Kundgabe 5528. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.11.1952. Verfolgung der Jünger der Endzeit. Ihr werdet gleich meinen ersten Jüngern angegriffen werden auf das Heftigste, wenn die Zeit gekommen ist, da es sich zu entscheiden gilt, für oder wider mich. Dann wird jeder, der für mich ist, der mich und meinen Namen vor der Welt vertritt, angefeindet werden. Und ihr werdet viel Kraft benötigen, um Widerstand leisten zu können, ihren Anforderungen, mir zu entsagen und alles zu widerrufen, was ihr bisher vertreten habt. Doch ihr werdet nicht furchtsam sein, denn gleich meinen Jüngern werdet ihr, von meinem Geist erfüllt, freudig bekennen, wer euer Herr ist. Und euer Wille wird immer sein, mir treu zu bleiben. Und da ihr wisset um meine Macht und Kraft, werdet ihr die nicht fürchten, die wohl euren Leib, aber nicht eure Seele töten können. Und ich will euch dafür segnen, dass ihr meinen Namen hochhaltet, dass ihr bekennet euren Mitmenschen gegenüber, dass er allein eure Stärke ist. Wohl werdet ihr verfolgt werden gleich meinen ersten Jüngern, doch die Drangsal nicht so fühlen und alles, was euch der Feind der Seele antun will. Es wird an euch abprallen, weil das Schild des Glaubens euch deckt. Und gleich meinen Jüngern werdet ihr auch dann noch Menschen gewinnen für mich, die durch euer Beispiel zum Glauben geführt werden, die in meinem Namen eine Kraft erkennen, der sie sich willig übergeben. Und auch sie werden den Lohn bekommen, den ich allen verheißen habe, die an mich glauben. Auch sie werden das ewige Leben ernten und aufgenommen in das Reich des Lichtes. Doch nur die werden mich offen bekennen, die mich gefunden haben, denen mein Wort das Licht gebracht hat, die durch die Liebe zum lebendigen Glauben gelangten und daher auch voll überzeugt sind, dass ich sie errette aus aller Not des Leibes und der Seele. Doch wer diesen tiefen, lebendigen Glauben nicht erlangt hat, bis zur Zeit des Glaubenskampfes, der gibt mich leicht auf. Ihn lockt die Welt. Und er gibt dafür bedenkenlos hin, was ihm das Höchste sein sollte auf dieser Erde. Er gibt mich auf, weil er mich niemals recht erkannt hat. Ihr aber, meine Jünger der Endzeit, ihr sollet standhalten. Und die Kraft wird euch auch reichlich zugehen. Denn euer Wille, mir treu zu bleiben, garantiert euch auch meine Hilfe und Kraftzufuhr in unbeschränktem Maß. Ihr könnet nur das irdische Leben verlieren, aber auch dieses wird nicht eher beendet sein, bis es mein Wille ist. Dann aber tauschet ihr ein herrliches Leben dagegen ein im geistigen Reich. Mich aber gebet ihr nicht mehr hin für noch so große Versprechungen von Seiten dessen, der euch wohl irdische Güter, nicht aber die ewige Seligkeit geben kann. Kämpfen werdet ihr wohl noch müssen, auf dieser Erde. Doch der Sieg ist euch sicher, denn ihr kämpft mit mir und für mich. Ihr streitet für meinen Namen und meine Lehre. Ihr streitet für die Wahrheit, für das Licht, für eure Seligkeit. Amen.